Erster die Familien des Stammes Juda bekamen ihr Land. Es lag im Süden, an der Grenze zu Edom und der Wüste Zin. Zweiter ihre Südgrenze begann am Ende des Salzmeeres. Das war die südlichste Spitze. Dritter die Grenze ging südlich der Skorpionenstiege nach Zin. Dann ging sie südlich von Kades Barnea nach Hezron. Danach ging sie nach Adar und dann nach Karka. Vierter danach ging die Grenze nach Azmon. Sie führte bis zum Bach Ägyptens. Dort endete die Grenze am Meer. Das war die Südgrenze. Fünfter die Ostgrenze war das Salzmeer bis zur Mündung des Jordan. Die Nordgrenze begann an der Mündung des Jordan. Sechster die Grenze ging nach Beth Hogla. Sie führte nördlich von Beth Araba weiter. Dann ging sie zum Stein Bohans, dem Sohn Rubens. Siebter die Grenze ging von Tag Akkor nach Debir. Sie führte dann nördlich nach Gilgal. Gilgal lag gegenüber der Stiege von Adumim, südlich vom Bach. Danach ging die Grenze zum Wasser von Ensemes und zur Quelle Rogel. Achter die Grenze ging ins Tal Ben Hinnom. Das Tal lag südlich vom Berg der Jebusiter, also Jerusalem. Dann ging die Grenze auf den Berg. Dieser Berg lag westlich vom Tal Hinnom und am nördlichen Ende der Ebene Rephaim. Neunter vom Berg ging die Grenze zur Quelle Neftoa. Sie führte weiter zu den Städten am Berg Ephron. Dann bog die Grenze nach Bala ab. Bala ist Kirjat Jerim. Zehnter von Bala ging die Grenze westlich zum Berg Seir. Sie führte nördlich vom Berg Ha-Jerim, das ist Kesalon. Dann ging sie hinab nach Beth-Semes und nach Timna. Elfter danach ging die Grenze nördlich zum Berg Ekron. Sie bog nach Sichron ab und ging zum Berg Bala. Dann führte sie weiter bis Jabneel. Dort endete die Grenze am Meer. Zwölfter die Westgrenze war das große Meer. Das war die Grenze für alle Familien Judas. Dreizehnter Kaleb, der Sohn Jefunnes, bekam auch Land. Josua gab es ihm, wie Gott es befohlen hatte. Kaleb bekam die Stadt Arbas, den Vater von Enak. Das ist Hebron. 14. Kaleb vertrieb von dort die drei Söhne Enaks. Ihre Namen waren Sesai, Ahiman und Talmai. 15. Danach zog Kaleb gegen die Bewohner von Debir. Debir hieß früher Kirjat Sefer. 16. Kaleb versprach, wer Kirjat Sefer erobert, bekommt meine Tochter Aksa zur Frau. 17. Otniel, der Sohn des Kenas, eroberte die Stadt. Er war Kalebs Bruder. Kaleb gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. 18. Als Aksa zu Otniel kam, bat sie ihn. Er sollte ihren Vater um ein Feld bitten. Sie stieg von ihrem Esel. Kaleb fragte sie, was willst du? 19. Sie antwortete, gib mir ein Geschenk. Du hast mir Land im Süden gegeben. Gib mir auch Wasserquellen. Kaleb gab ihr Quellen oben und Quellen unten. 20. Das ist das Land, das die Familien Judas bekamen. 21. Dies sind die Städte Judas im Süden, nahe der Grenze zu Edom, Kapzel, Eder, Jagor. 22. China, Dimona, Adada. 23. Kedes, Hazor und Itnam. 24. Sif, Telem, Bialot. 25. Hazor, Hadatta und Kerejot Hezron, das ist Hazor. 26. Amam, Sema, Molada. 27. Hazar, Gada, Hesmon, Beth-Peleth. 28. Hazar Sual, Birseba und die zugehörigen Orte. 29. Bala, Ijim, Ezem. 30. Eltolat, Kesil, Horma. 31. Ziklag, Metmana, Sansana. 32. Lebaot, Silim und Enrimmen. Das sind insgesamt 29 Städte mit ihren Dörfern. 33. In der Ebene waren diese Städte Estaol, Zorea, Asna. 34. Sanoa und Enganim, Tapu und Enam. 35. Jarmut und Adulam, Soho, Aseka. 36. Saraim, Aditaim, Gedera und Gederotheim. Das sind 14 Städte mit ihren Dörfern. 37. Ferner Zenan, Hadasar, Michdal Geadi. 38. Dilean, Mitzpe und Joktel. 39. Lachis, Botskat, Eglon. 40. Kabong, Lamas, Kitlis. 41. und Gederoth, Beth Dagon, Nama und Makeda. Das sind 16 Städte mit ihren Dörfern. 42. Ferner Libna, Eter, Asan. 43. Jifter, Asna, Nizib. 44. Kegila, Achsib und Maresa. Das sind 9 Städte mit ihren Dörfern. 45. Ekron mit seinen Orten und Dörfern. 46. von Ekron bis zum Meer, alles bei Asdod, mit seinen Dörfern. 47. Asdod mit seinen Orten und Dörfern. Gaza mit seinen Orten und Dörfern bis zum Bach Ägyptens. Die Grenze war das große Meer. 48. im Gebirge waren diese Städte, Samir, Yatir, Socho. 49. Dana, Kirjat Sana, das ist Debir. 50. Anab, Estemo, Anim. 51. Gosen, Holon und Gilo. Das sind 11 Städte mit ihren Dörfern. 52. Ferner Arab, Duma, Isian. 53. Janum, Beth Tab'u, Afeka. 54. Humta, Kirjat Arba, das ist Hebron, und Zior. Das sind 9 Städte mit ihren Dörfern. 55. Ferner Maon, Karmel, Sif, Juta. 56. Jesuel, Jokdim, Sanoa. 57. Kain, Gibia und Timna. Das sind 10 Städte mit ihren Dörfern. 58. Ferner Halhul, Bethzur, Gedor. 59. Marat, Bethanath und Eltekon. Das sind 6 Städte mit ihren Dörfern. 60. auch Kirjat Baal, das ist Kirjat Jerim und Rabba. Das sind 2 Städte mit ihren Dörfern. 61. in der Wüste waren diese Städte Beth Oraba, Midin, Sechara. 62. Nibsan, die Salzstadt und Engedi. Das sind 6 Städte mit ihren Dörfern. 63. Die Judäer konnten die Jebusiter nicht aus Jerusalem vertreiben. Die Jebusiter wohnten deshalb mit den Judäern in Jerusalem. Das ist bis heute so.